Die Hauptstädte wurden mit den Äpfeln aus dem Ostbaukombinat der Donggang versorgt, die zum ersten Mal in diesem Jahr geerntet wurden. Die Wagenkolonne mit den Äpfeln, die am 13. August auf dem Parkplatz Munsu am Ufer des Flusses Taedong eintraf, fuhr zu den Geschäften, Kinderkrippen und Gärten und Waisenkinderheimen in der Stadt ab.